WDR 5. Neugier genügt. Man kann eigentlich immer fliegen. Man kann auch Instrumentenflug betreiben, aber wir so in dieser kleinen Fliegerei in der allgemeinen Luftfahrt, wir machen das auf Sicht meistens mit Unterstützung von so ein paar Instrumenten. Wir fliegen schon das ganze Jahr. Man kann auch bei Schnee fliegen, ist auch kein Problem, auch wenn es ein bisschen regnet. Man sollte es vielleicht nicht machen, wenn es gewittert. Dann wird die Luft ein bisschen sehr unruhig. Aber im Prinzip kann man immer fliegen, auch im Winter. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, das Trampen durch die Lüfte. In irgendeinem Flugzeug eines unbekannten Menschen starten und herausfinden, ob das nicht eine gute Alternative zum Reisen sein kann. Immerhin gibt es in Deutschland 548 Flughäfen. Die meisten von ihnen sind sehr klein. Dieser hier liegt in Rheine-Eschendorf. Andrea und ihr Mann Malte antworteten mir auf eine Anfrage im Internet. Nun fliege ich mit Andrea. Beide studieren und arbeiten nebenbei. Für sie sind Mitflieger auch finanziell eine kleine Entlastung. Im Internet lesen sich die Angebote zum Beispiel so: Fliege nächste Woche nach Mallorca, Abflug in Augsburg, 3 Plätze in meiner Cessna. Oder Hangela Norderney, wer will mit? Selbstkostenbasis. Unsere Reise heute führt an die Nordsee. Einmal jüst und zurück. Malte startet gerade in Sichtweite ein knallbuntes Flugzeug. Andrea hat ihre Leidenschaft fürs Fliegen durch ihn kennengelernt. Fliegen hat wirklich sehr viel mit Freiheit zu tun. Wenn man das mal erlebt hat, diesen Logenplatz am Himmel. Und ich finde das immer sehr schade, wenn die Frauen dann eher keine Lust haben. Und ich kann mir das auch gar nicht erklären, warum das so ist. Ja, deswegen ist es immer wichtig, dass wir Frauen auch vermehrt fliegen. Das finde ich super wichtig. Nur etwa 5% aller Privatpiloten in Deutschland sind Frauen. Hier in Eschendorf ist die Quote etwas höher. Ob das daran liegt, dass eine Frau die Flugschule leitet? Allen Mitgliedern des Luftsportvereins stehen dessen Maschinen zur Verfügung. Fliegen ist günstiger, als ich dachte. Besser gesagt, alles andere ist inzwischen so teuer, dass Mitfliegen im Privatflugzeug plötzlich finanziell attraktiv wird. Die Mitglieder des Vereins hier sind Arbeiter, Ärztinnen, Angestellte oder Studenten. Auf dem kleinen Flughafen, der nur etwas größer ist als ein normaler Sportplatz, treffen nach und nach andere Flugzeuge und Mitfliegende ein. Neben uns, mit Blick aufs Flugfeld, steht ein hochgewachsener Mann mit grauen Locken. Ein sehr schickes kleines Flugzeug rollt gerade auf die Startposition am Ende der Startbahn. Was kostet eigentlich so ein schnittiges Kleinflugzeug? Die würde wahrscheinlich 15.000 Euro bringen. Und was verbraucht die so an Sprit? Oh, das ist eine gute Frage. Ich meine, die braucht irgendwas so um 20 Liter pro Stunde. Wir haben jetzt von der Familie her eine 172 mit 150 PS, die ist ein bisschen größer als diese. Die liegt bei etwa 30, 32 Liter. Und das wären dann also umgerechnet bis an die Nordsee in einer Stunde, sagen wir mal 35 Liter. Das wären dann also 65, 68 Euro ein Weg. Wenn man das aber umrechnet, dass man mit dem Auto dahin fährt oder mit der Eisenbahn, und dann auch noch die Schiffsfahrkarte bezahlen muss für 3 Personen und ähnliches mehr und das Auto auch noch im Parkplatz parken muss, ist es in etwa gleich teuer. Konrad ist mit seiner Tochter hergekommen, Charlotte. Ich bin Charlotte, bin 12 Jahre alt und ich fliege immer mit meinem Papa mit. Und das macht mir Spaß, weil man die Welt dann von oben sieht und ich finde das besonders cool, wenn unten die Autobahn voll ist und die stehen alle da und wir können einfach rüberfliegen. Und das finde ich eigentlich toll daran. Hinter uns befindet sich ein kleiner Tower, in dem Fluglotsen den ständigen Verkehr des Flughafens Rheine-Eschendorf regeln. Davor 3 ziemlich nervös wirkende Mitfliegerinnen, die von einem Fuß auf den anderen tippeln und auf die Ankunft eines Piloten warten, mit dem sie hier verabredet sind. Auch das ist üblich. Man sucht eine Mitfluggelegenheit und manche Piloten machen dann unterwegs Stopp, um andere Mitflieger aufzulesen. Die 3 hier fliegen heute nach Norderney. Monika, Birgit, Brigitte. Keine von Ihnen hat offensichtlich Flugangst? Nee, jetzt noch nicht. Noch nicht? Mal gucken. Ich hatte immer Höhenangst, aber wir waren vor 2 Jahren in Kappadokien, haben da mit einem Heißluftballon sind wir gefahren und das war so schön und da habe ich gedacht, wenn ich das schaffe, fahren wir das auch. Und Sie kennen den Piloten? Ja. Ja. Beruhigt. Ist auch ein Aufrufer. Ja, genau. Ist auch Aufrufer. Also er hat schon lange Flugerfahrung. Ja, eben. Da genau. Kann eigentlich nichts schief gehen. Genau, wir haben ja alles so geregelt. Ich habe gesagt, falls ich nicht runterkommen sollte, ich möchte auf keinen Fall bei Professor Birner auf dem Tisch liegen. Also das wünsche ich mir. Wir sollen nicht fragen, wie und warum. Ich möchte es nicht. Andrea ist in den Tower gegangen, um unsere Flugroute dort zu hinterlegen. Jeder Flug wird in ein Flugstreckenbuch eingetragen. Rechts vom Tower steht eine einsame Zapfsäule am Rand des Flugfeldes. Dort werden die Flugzeuge betankt. Malte und sein Begleiter Carsten ziehen gerade ein merkwürdiges Seil, das sie zwischen Flugzeug und Zapfsäule befestigen. Ich erde einmal das Flugzeug, weil sich das statisch aufgeladen haben kann und wir nicht wollen, dass es gleich einen Funkenschlag gibt, der uns alle in Flammen versetzt. Oh, alles Dinge, die man als Greenhorn wissen muss. Mhm. Alles das, was man bei der Ausbildung auch lernt. Der Kraftstoff, den ihr hier habt, eigentlich günstiger als der an der Tankstelle, Malte? Nee, leider nicht. Ups. Leider nicht. Wir bezahlen hier im Moment 2,29 pro Liter. Das ist viel teurer als an der Tankstelle. Das ist eines der günstigsten Flugzeugtankstellen hier im Umkreis. Also es geht bis auf 3 Euro und mehr pro Liter. Also das liegt daran, dass das ein besonderer hochoktaniger Kraftstoff ist, namens Avgas 100 LL, den dieses Flugzeug hier tankt. Und das wird einfach in wahnsinnig geringen Chargen angeboten. Und bis vor kurzem gab es auch eigentlich nur einen einzigen Anbieter für das Zeug. Boah, das Zeug stinkt ja wie Hölle. Das ist das Blei. Ja? Malte ist 1,96 Meter groß und zwängt sich mit angezogenen Beinen in das Cockpit der alten Maschine. Flugzeuge sind ziemlich langlebig. Das hier stammt aus den 50er Jahren. Alles daran wird vor jedem Start genau überprüft. Für Mitflieger eine ziemlich beruhigende Sache. Wenn man hier so steht, hat man das Gefühl, die hat ein Gesicht. Flugzeuge haben eine Seele. Jedes Flugzeug hat einen eigenen Charakter. Auch bei derselben Baureihe oder sowas. Ein bisschen was ist immer anders. Was für eine Seele hat dieses hier? Ach, sie ist eigentlich eine ganz gutmütige. Also in einem Flugzeugtypenbuch wird das sehr schön beschrieben mit, trotz der hohen Motorleistung hat der Konstrukteur auf eine hohe Vorwärtsgeschwindigkeit verzichtet. Also sie hat schon, man braucht schon ein bisschen Sitzfleisch, um von A nach B zu kommen. Und ich sag auch schon die, ne? Das ist auch richtig, ja. Schöne Flugzeuge sind weiblich. Ja, dann überlasse ich euch jetzt eurem fliegerischen Schicksal. Das klingt so ein bisschen negativ. Nee, überhaupt nicht. Wenn die Flugsicherheit irgendwas mit Glück zu tun hätte, würdest du mich nicht in so ein Flugzeug reinkriegen. Ja. Irgendwie beruhigend, denn auch wenn ich sonst ziemlich flugbesessen bin, schleicht sich gerade ein seltsames Gefühl in meine Magengrube. Ich bin nicht die Einzige, die gerade zitterig wird. 2 Teenager gehen mit uns und ihrer Mutter am Rand des Rollfeldes entlang. Auch sie sind Mitflieger, die auf ihre Verabredung warten. Im Minutentakt starten und landen die Propellermaschinen hier jetzt. Ja. Und, fliegt ihr das erste Mal? Ja. Cool. Ja, sie ist schon einmal, sind wir in die Türkei geflogen, aber dann halt mit dem großen Flieger, ne? Mit so einem kleinen das erste Mal. Und, seid ihr aufgeregt? Ja. Aus dem Flugzeug, in das Pia und Fabienne nun steigen, tritt ein älterer Herr, der ihnen Platz macht. Immer wenn wir Zeit haben und Lust haben, dann fliegen wir durch die Gänge hier. Ich fliege ja unwahrscheinlich gerne. Da gibt es immer noch wieder vieles zu sehen, was man noch nicht gesehen hat. Aber immer gibt es wieder was Neues. Noch 2 Flugzeuge warten vor uns. Dann sind wir in der Startposition. Andrea, die Cessna, vor der wir jetzt stehen, und ich. Vielleicht auch, weil sie mein Knieschlottern eben bemerkt hat, zeigt mir meine Pilotin noch einmal zur Sicherheit den Motor hinter dem Propeller. Roter Lack, jedes Schräublein fein poliert. Das ist 1961er Baujahr. Die kommt ursprünglich aus den USA und ist irgendwann nach Deutschland gekommen. Also, ja, oh, so einen schönen roten neuen Motor hast du noch nicht gesehen. Ne? Ja, toll. Ja. Ich interessiere mich für alte Traktoren und da gibt es schon Analogien, finde ich. Ja. Wahnsinnig schön. Und der Motor hat jetzt gerade irgendwie 250 Stunden auf der Uhr, ist also relativ neu. Wie viele Stunden hast du dafür gelernt? Ich wollte mich nur mal vorher versichern, wenn ich mit dir fliege. 65 Stunden für den Flugschein gebraucht und seit dem Schein habe ich auch knapp 80 Stunden jetzt geflogen. Also das ist relativ viel in einem Jahr. Angefangen habe ich im Frühjahr 2011 und letztes Jahr im September habe ich dann die Prüfung gemacht. Im Innern der Maschine ist es gemütlich eng. Die Sitze sind aus Tweed. Die Instrumente wirken altmodisch oder muss es Retro heißen? Man hat einen Zigarettenanzünder? Ja. Das gibt's ja nicht. Ja, das ist wie... Raucht ihr beim Fliegen? Nein, das Flugzeug kommt aus 1961 und die Leute haben tatsächlich, wie es damals bei den Autos auch war, der Aschenbecher eingebaut. Was ist das da? Das sieht so schön aus. Das ist der künstliche Horizont. Im Flug hast du von deinem Körper keine Empfindung, wie die Lage deines Flugzeuges ist. Also dein Körperempfinden trübt dich. Und wenn du dann mal vielleicht doch in schlechteres Wetter gerätst, hast du da ein Hilfsmittel, wie dein Flugzeug so hängt. Mama? So. Die Scheiben sind aber auch nicht gerade geputzt, oder? Eigentlich noch. Ich sag ja nur. So, wo waren wir? Strom haben wir, Sprit haben wir auch. Und jetzt geben wir, das primen wir noch ein paar Mal. Also diese Motoren, die sind alle... Also auch die neueren Flugzeuge, die gebaut werden, das ist irgendwie auch alles dieselbe Technik und das ist nichts anderes, als man vor 50 Jahren in die Karren gebaut hat. Die sind nicht besser und nicht schlechter. Ich die Karre nicht an. Super. So. Das ist der Vorfall. Ja. Ganz langsam rollen wir auf die Startbahn zu. Inzwischen tragen wir fette alte Kopfhörer mit Funkmikrofonen vor dem Mund. Ab jetzt wird es richtig laut. So laut, dass mir hinterher die Ohren noch eine Weile sausen. Doch das bleibt der einzig negative Nebeneffekt. Wir erheben uns immer schneller werdend von der Grasnarbe. Andrea zieht am Ruder, das aussieht wie ein gekapptes, eckiges Lenkrad. Ich starre nach vorn, wo wild der Propeller zwischen unseren Augen und dem immer blauer werdenden Himmel kreist. Und dann zieht es uns in die Höhe. 1000 Fuß über der Erde. Das sind etwas mehr als 300 Meter. Obwohl heute ein ordentlicher Wind geht, liegt die Maschine bald sanft in der Waagerechten. Wir fliegen über Wälder und Flüsse, sehen ein Kraftwerk und ein paar Kanäle, immer weiter nach Norden. In der Ferne ziehen Vogelschwärme vorüber, Regenwolken kommen und gehen. Wir reden wenig hier oben, inmitten der Lüfte. Es strengt auch etwas an über die Funkverbindung zwischen unseren Kopfhörern in der lauten Cessna. Manchmal fliegt Andrea kleine Schlenker, um mir Dinge am Boden zu zeigen. Zum Beispiel eine Traktorfabrik, jetzt wo sie weiß, dass ich Trecker liebe. Auf gleicher Flughöhe treffen wir erstaunlich viele andere Flugzeuge, die auch nach Norden fliegen. Kurz hinter der holländischen Grenze gesellt sich eine kleine blau-weiße Piper dazu. Auch sie landet mit uns auf Jüst. Die Nordseeinsel ist ein beliebtes Ziel in Mitflugbörsen. Ihr Flughafen liegt direkt am Strand, perfekt für einen Nachmittag am Meer. Mit uns ist Tineke gelandet. Dem Namen nach kennen wir uns schon von der Internetseite der Mitflugzentrale. Sie hat meine Anfrage ein paar Wochen zuvor gelesen, als sie noch in Afrika war. Heute hat auch sie einen Passagier dabei. Ich bin Homöopathin und für den vierten Mal war ich dieses Jahr in Uganda, um Unterricht zu geben, einfache Homöopathie, an Studenten von einer Frauenlandwirtschaftsuniversität. Wie bist du zum Fliegen gekommen? Mein ehemaliger Partner hat ein Flugzeug gekauft, ein Doppeldecker. Und habe ich mal gedacht, ich muss etwas wissen über das Fliegen, falls etwas passiert. Und dann fand ich das so toll, dass ich dann... Ich muss nicht etwas wissen, ich möchte gerne fliegen. So ist das gekommen. Und danach habe ich nach meinem Schein ein eigenes kleines Flugzeug gekauft, ein blau-weißes Flugzeug. Das ich eben gesehen habe und hinreißend fand übrigens. Ja, genau. Sie ist auch sehr schnuckelig. Ich habe auch gelernt, alle Flugzeuge sind sie. Ja, doch. Meine heißt die Blaue Lady, natürlich. Und die habe ich jetzt 4 Jahre, denke ich. Nimmst du denn manchmal auch Leute mit? Wann einer mitfliegen möchte. Ich bin heute zum Platz gekommen und dann stand ich da. Ja, Lisa, fliegst du mal mit. Und das haben wir so gemacht. Tineke lebt zwar in Holland, aber ihre Maschine steht 2 Kilometer entfernt hinter der Grenze an einem deutschen Flughafen. Ist denn Fliegen in Deutschland übrigens günstiger als in Holland? Ja, viel günstiger. Viel, viel günstiger. Sprit ist günstiger, Landegebühr ist günstiger, Ausbildung ist viel günstiger, Hangar ist günstiger. Ja, man muss das nicht in Holland machen. Oder ja, wenn man sehr reich ist, dann kann man das machen. Für Andrea und mich geht es bald zurück nach Eschendorf. Es ist Sturm angesagt. Nur wenn wir sofort losfliegen, schaffen wir es noch rechtzeitig. Wir haben Rückenwind und sind 5 Minuten schneller als auf dem Hinweg. Ich könnte noch ewig hier oben bleiben. 1000 Fuß, das ist genau der richtige Abstand von allem. Er macht den Kopf frei. Der Horizont und das Wetter liegen im Blick. Die Menschen da unten sind noch nah genug, um sie nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Als wir in Eschendorf ankommen, sind vor uns 2 andere Kleinflugzeuge in der Landeschleife. Wir drehen noch eine Extrarunde über die nahe Ems. Andrea hatte mich gewarnt. Diese Art des unabhängigen Fliegens macht süchtig. Zum Glück bin ich jetzt als Mitfliegerin eingetragen, deutschlandweit. So klingt das, wenn die Kreisel nachlaufen. Ja. Und die Kreisel laufen nach. Die laufen jetzt noch eine Weile, oder? Aber ich danke dir sehr, es war fantastisch, es war wunderbar. Glück. Tiefes Glück, auch nach der Landung noch. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.